Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, 10. Kapitel, Vers 2. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Gott segne dieses Wort. Helfer für die Ernte. In diesem Vers aus dem Lukas-Evangelium lernen wir, wie unser Herr Jesus Christus nicht die Apostel, seine 12 Jünger losschickt, sondern eine größere Gruppe, so rund 70 Leute so ungefähr. Und die Nachricht ist, oder der Bedarf ist da, Helfer für die Ernte zu haben, denn was meint er denn damit? Die Ernte, das sind alle Menschen, das sind die Menschen, die noch nicht zu Gott gekommen sind, die zu ihm kommen, die gute Nachricht, also die Nachricht von Jesus Christus noch nicht gehört haben. Und er schickt also die Jünger, seine größere Gruppe von Jüngern raus zeigt ihnen was hier zu tun ist, um die Nachricht, die gute Nachricht, also dass das Reich Gottes nun gekommen ist, in und durch Jesus Christus. Und das zu verbreiten und anderen Menschen mitzuteilen. Und für uns heute ist das derselbe Ruf, dass wir zu Christus kommen und als Helfer für die Ernte, als Christen anderen Menschen von Jesus erzählen und was er in der Bibel getan hat natürlich und was er auch in unserem Leben tut. Und ganz wichtig ist, ich würde euch vorschlagen, geht unbedingt rein mal. Geht mal rein in Lukas, das 10. Kapitel, und lest das mal selber durch. Denn Jesus zeigt uns die viele Schwierigkeiten und Hürden und Barrieren und der Kampf gegen die spirituelle Welt und das Böse. Er bereitet uns auch sehr gut vor, wenn wir ihn hier beim Wort nehmen und uns ihm unterordnen und dann dadurch, indem wir nämlich dass wir im Gebet zu ihm kommen, dass wir ihn bitten, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken, gleichwohl uns hilft und wir suchen ihn auf, dass er uns in die richtige Richtung führt. Und das wird er immer tun, durch den Heiligen Geist, durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist, sagt er uns genau wie, was, wer, wo und wann und hilft uns damit. Und das ist ganz wichtig, also Helfer für die Ernte, damals, vor 2000 Jahren und auch für heute. Die Prinzipien und was unser Jesus Christus uns erklärt, sollten wir auch heute genauso zu Herzen nehmen und zu ihm zu kommen, um die richtige Richtung da zu finden. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für den wichtigen Bibelvers als Helfer für die Ernte, dass wir zu dir kommen, dass wir anderen Menschen erzählen, dass andere Menschen Helfer, Erntehelfer werden sozusagen, und dass du uns ermutigst, auf jeden Fall, bevor es losgeht, dass wir anderen Leuten erzählen, dass wir beten und uns dir unterordnen und dass uns der Heilige Geist ins Herz spricht, als Christen und als deine Jünger heute, dass wir der Heilige Geist uns genau ins Herz spricht, was, wo und wie zu tun ist. Denn der Bedarf und für die Erntehälfte ist groß. Und wir danken dir für diese Weisheit und auch diese praktischen Tipps, die du uns hier gibst. Das ist alles hier in der Bibel. Und wir beten, dass alle Menschen dieses durchlesen, das 10. Kapitel Lukas, wunderbar, und viel, viel mehr über dich und lernen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und segne und beschütze uns. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.